Der kürzeste Krimi besteht nur aus einem einzigen Wort und unserer Fantasie. Fantasie mit pH, weil es den pH-Wert der Angst aufzeigen soll. Text: Eifersucht. Alle meinen, es wäre die Liebe, doch ohne den Eifer bei einer Sucht auf ein Begehren, was der andere hat und ich nicht, gibt es keine Tat. MFG, das kognitive Zentrum für Bildgestaltung, jetzt neu, durch die Firma Cortec mit einem Chipimplantat versehen.